Frauen von Freunden. Frauen von Freunden zerstören die Freundschaft. Schüchtern erst besetzen sie einen Teil des Freundes, nisten sich in ihm ein, warten, beobachten und nehmen scheinbar teil am Freundesbund. Dies Stück des Freundes hat uns nie gehört. Wir merken nichts. Aber bald ändert sich das. Sie nehmen einen Hausflügel nach dem anderen, dringen tiefer ein, haben bald den ganzen Freund. Der ist verändert. Es ist, als schäme er sich seiner Freundschaft. So, wie er sich früher der Liebe vor uns geschämt hat, schämt er sich jetzt der Freundschaft vor ihr. Er gehört uns nicht mehr. Sie steht nicht zwischen uns, sie hat ihn weggezogen. Er ist nicht mehr unser Freund, er ist ihr Mann. Eine leise Verletzlichkeit bleibt übrig, traurig blicken wir ihm nach. Die im Bett behält immer recht.